Ersterdies sind die Könige des Landes, die die Israeliten besiegten und deren Land sie einnahmen. Es war das Gebiet östlich des Jordans, vom Fluss Arnon bis zum Berg Hermon und die ganze Steppe im Osten. Zweiter dazu gehörte Sihon, der König der Amoriter, der in Heschbon lebte. Er herrschte über das Land von Aroer am Fluss Arnon, die Mitte des Tals und die Hälfte von Gilead bis zum Fluss Jabbok, der Grenze der Ammoniter. Drittes, sein Gebiet umfasste auch die Steppe bis zum See Kinneret im Osten und bis zum Salzmeer, dem Meer der Steppe, im Osten bei Bet Jeschimot. Es reichte auch von Teman bis zu den Hängen des Pisga. Vierter, auch das Gebiet von Og, dem König von Baschan, wurde erobert. Er gehörte zu den letzten der Repheter und wohnte in Ashtaroth und Edrei. Fünfter, Og herrschte über den Berg Hermon, Salcha und ganz Baschan bis zur Grenze der Gesuriter und Machatiter. Er regierte auch über die Hälfte von Gilead bis zur Grenze von Sihon, dem König von Heschbon. Sechster, Mose, der Diener des Herrn, und die Israeliten hatten diese Könige besiegt. Mose gab das Land dann den Stämmen Ruben, Gad und dem halben Stamm Manasse als Besitz. Siebter, dies sind die Könige, die Josua und die Israeliten westlich des Jordans besiegten. Ihr Gebiet reichte von Baal-Gad im Libanontal bis zum kahlen Berg, der nach Seir ansteigt. Josua gab dieses Land den Stämmen Israels als Besitz, entsprechend ihren Gebieten. Achter, dieses Land lag in den Bergen, in der Ebene, in der Araba, an den Berghängen, in der Steppe und im Südland. Es war das Gebiet der Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Neunter, der König von Jericho und der König von Egai, das bei Bethel liegt. Zehnter, der König von Jerusalem und der König von Hebron. Elfter, der König von Jarmut und der König von Lachisch. Zwölfter, der König von Eglon und der König von Geser. Dreizehnter, der König von Debir und der König von Geda. Vierzehnter, der König von Horma und der König von Arad. Fünfzehnter, der König von Libna und der König von Adullam. Sechzehnter, der König von Makeda und der König von Bethel. Siebzehnter, der König von Tapuach und der König von Hefa. Achtzehnter, der König von Afek und der König von Sharon. 19. der König von Madong und der König von Hazor. 20. der König von Shimron-Meron und der König von Achshaf. 21. der König von Tanach und der König von Megiddo. 22. der König von Kadesh und der König von Jokneam am Karmel. 23. der König von Dor, das zu Naphtor gehört, und der König der Völker von Gilgal. 24. der König von Tirzah. Insgesamt waren es 31 Könige.